Kopien von Songs, von Filmen, Fotos oder ähnliches aus dem Internet herunterladen, das machen sehr viele und sehr häufig illegal oder im Kampf mit den ganz verschiedenen Bezahlmodellen und Formaten von Download-Anbietern. Damit könnte es vorbei sein, wenn die Kultur-Flatrate käme. Diese Idee ist eigentlich sehr simpel. Jeder, der einen Breitbandzugang ins Internet hat, der muss eine Gebühr von 5 oder 10 Euro zahlen und dafür darf er sich dann legale Kopien von Songs, von Filmen, Zeitungen, Büchern und so weiter herunterladen. Über diese Idee einer Kultur-Flatrate werden wir nach 16 Uhr mit dem Medienwissenschaftler Volker Grasmuck sprechen, über die Erfolgsaussichten dieser Idee, über die Widerstände dagegen, die es auch gibt. Jetzt wüssten wir aber gern Ihre Meinung dazu. Was halten Sie von einer solchen Kultur-Flatrate? Wären Sie bereit, die zu bezahlen? Das wüssten wir gerne von Ihnen. Rufen Sie uns bitte an unter der Nummer 00800 22 54 22 54. Die Nummer 00800 22 54 22 54. Die Frage an Sie: Würden Sie so eine Kulturflatrate befürworten? Herr Sukol ist bei uns. Was sagen Sie zu dieser Idee einer Kulturflatrate? Ja, ich bin damit völlig einverstanden, vor dem Hintergrund, dass der Nutznießer ja eine Dienstleistung nutzt, die er sonst, sage ich mal, für Nulle wer bekäme. Und das finde ich eigentlich nicht korrekt, weil die Macher haben dafür Schweiß gegeben, wie auch immer. Und Kultur soll sein, Kultur muss sein in unserem Land. Und ich bin bereit, da auch mal einen Schärfhemd für beizutragen. Was ich nicht so okay finde, wenn ich es richtig vorhin gehört habe, dass in dem Zusammenhang persönliche Daten irgendwo gespeichert werden sollen, da frage ich mich, warum, weshalb? Ja, das hängt, soweit ich es jetzt verstanden habe, damit zusammen, dass man ja auch ein Abrechnungsmodell finden muss. Also welcher Künstler kriegt eigentlich wie viel? Denn die sollten ja auch einigermaßen gerecht nach der Nutzung ihrer Werke bezahlt werden. Und dafür, soweit ich es verstanden habe, wie gesagt, ist wohl vorgesehen, dass dann auch Nutzerdaten gespeichert werden. Das wäre für Sie ein Grund, dann zu sagen, dann eher nein, wenn meine Daten da gespeichert werden? Na, sag mal so, das nicht, aber in dem Moment, wo der Empfänger sein Geld bekommen hat, dann denke ich mal, sollte man meine Daten löschen und das war's. Ansonsten gebe ich Ihnen völlig recht, irgendwo muss man das ja gerecht verteilen. Für den Zweck bin ich einverstanden, aber nicht dann eventuell für Auswertungen, für weitere Werbezwecke oder wie es immer so schön heißt, wo man dann später sich wundert, wer dann wie mit den eigenen Daten betraut wurde. Was man alles für Post bekommt und so weiter. Zum Beispiel. Ja, also da bitte ein Riegel vor, alles andere, okay, bis zur gerechten Verteilung. Zum kleinsten Sänger oder zum kleinen Schriftsteller, das ist alles okay, ja. Damit da wirklich auch der entsprechende Verursacher seinen gerechten Beitrag bekommt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Helmut Lerchner ruft uns an. Was sagen Sie zu einer solchen Idee einer Kultur-Flatrate, Herr Lerchner? Ja, also grundsätzlich könnte man damit zwar einverstanden sein für alle die das auch nutzen, nur ich zum Beispiel, und es gibt wahrscheinlich noch viele andere Menschen, die mit diesem Herunterladen von irgendwelchen Audio- oder sonstigen Dateien überhaupt nichts am Hut haben. Das ist bei mir der Fall. Mhm, also ich wäre eigentlich dagegen. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt, ich habe das jetzt übrigens zum ersten Mal gehört, gerade von Ihnen vorhin. Mhm. Und ich hätte was dagegen. Weil Sie es selber nicht nutzen? Weil ich es überhaupt nicht nutze. Ich nutze zwar das Internet, aber eben für ganz andere Dinge. Ich mache auch selbst Musik und ich würde eher Musik selbst reinstellen, wenn überhaupt, aber niemals irgendwas runterladen. Aber wenn dann jemand vielleicht Ihre Musik runterladen möchte, dann hätten Sie auch was davon. Ja gut, dann ja, ich glaube, so weit kommt es erstmal nicht. Ja, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, Herr Lerchner. Ja. Aber danke Ihnen sehr für den Anruf. Also Herr Lerchner ist dagegen mit dem Argument, er nutzt das Internet nicht zum Herunterladen. Herr Anders ist am Telefon und möchte uns seine Meinung sagen. Ich sage vorher noch mal kurz unsere Telefonnummer 00800 22 54 22 54. Die Frage, was halten Sie von einer Kultur-Flatrate? Herr Anders, was ist Ihre Meinung? Ja, also jetzt hat mir mein Vorredner eigentlich schon... Herrn Anders haben wir offenbar jetzt verloren in den Weiten der digitalen Welt. Das passt zum Thema. Jutta Petermann ist unsere Musikredakteurin. Sie haben sozusagen professionell mit dem Thema zu tun. Was würden Sie denn davon halten? Ja, also ich könnte mich dem Vorredner anschließen. Ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, er nutzt es gar nicht, warum er pauschal diese Gebühr zahlen soll. Man sollte vielleicht ein System einrichten, dass die Internetseiten so konzipiert sind, dass wer runterlädt, tatsächlich dann das nur machen kann, wenn er dafür auch bezahlt. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber das scheint mir eine fairere Lösung zu sein. Also verschiedene Stimmen. Wir werden das in der nächsten Stunde, wie gesagt, weiter diskutieren. Jutta Petermann, Sie haben noch ein Stück Musik für uns. Was ist es? Ein Hinweis auf die Nacht. Heute Nacht die Tonart Chansons und Balladen um 2.05 Uhr. Da hat mein Kollege Jörg Adamczak zum Beispiel das neue aktuelle Album der französischen Sängerin Patricia Kaas dabei. Aber auch einer der Protagonisten des neuen französischen Chansons ist zu hören, der Sänger Thomas Fersen. Und den hören wir jetzt schon mal mit einem Lied aus seinem aktuellen Album. Punaise heißt das Stück.